D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Radiobüro Gast, Kicks WRT, Gimme 5, Start Next Guest, Beta-Haus Guest, Upcycle Berlin, Autohaus Moritzplatz, Hipster e.V. Das sind nur ein paar der WLAN-Netzwerke, die hier bei unserem Berliner Radiobüro durch die Luft schweben und die man hier so empfangen kann und könnte. WLAN ist wirklich mittlerweile überall und vielleicht hört ihr auch gerade diese Sendung über WLAN, wenn nicht über Digitalradio. Hallo zu einer Stunde Netzbasteln, mein Name ist Moritz Metz und heute bei Netzbasteln machen wir unserem Sendungsnamen alle Ehre, denn wir basteln selber Netz. Heute geht's um WLAN, genauer gesagt um die Freifunk-Community. Das sind Leute, die überall in der Stadt auf Kirchtürmen, auf Rathäusern und einfach so auf ihren Balkons WLAN-Router aufstellen, die sich miteinander alle vernetzen. Das ist wie ein ganz kleines, aber doch mittlerweile ziemlich großes Internet. Und ich bin gleich auf dem Weg zu Elektra Wagenrath. Die ist eine der Freifunk-Aktivistinnen der ersten Stunde. Und mit der will ich heute diesen Router, den ich hier auch besorgt habe, den will ich heute mit Elektra so einrichten, dass er in diesem Freifunknetz mitsenden kann. Denn Freifunk ist nicht nur eine technische, sondern auch eine überaus politische und auch strukturell sehr interessante Angelegenheit. Darum geht's heute bei Netzbasteln 33. Ihr erreicht uns bei Twitter oder Facebook über den Namen Netzbasteln und Links gibt's natürlich auf deradiowissen.de. Viel Spaß in dieser funky, nerdy Radiostunde. ap01.freifunk.net, ch1.freifunk.net und fuck die NSA. Das sind drei der verfügbaren WLAN-Netzwerke, die ich hier empfange, hier bei Elektra Wagenrath. Hallo Elektra. Hallo. Wie gesagt, das ist eine Stunde Netzbasteln, die DIY- und Maker-Sendung. Und wir machen heute unserem Namen, nämlich Netzbasteln, bei die Radio Wissen alle Ehre. Und zwar basteln wir heute ein Netz. Wir wollen heute eine dieser Maschen von diesen Mesh-Netzwerken selber herstellen. Wir wollen uns mit dem Freifunknetz verbinden und dafür gibt es keine bessere als Elektra, die man dafür besuchen kann und die mir dabei wahrscheinlich helfen kann, oder? Zu viel der Ehre, aber ja, ich kann helfen. Gut, wir wollen heute, wie gesagt, dieses Ding bauen und dafür braucht man einen ganz normalen Internetrouter. Den habe ich mitgebracht und der liegt hier noch in einer Tasche. Ausgepackt wird er gleich. Ich beschreibe erstmal die Szenerie, wo wir uns befinden. Man hört ja hier gerade die Polizei vorbeifahren. Liegt wahrscheinlich nicht an deinem WLAN-Namen. Nein. Wir sind nämlich auf der Laster- und Wagenburg in Berlin-Friedrichshain. Ist das ein LKW oder ein Bauwagen? Nee, das ist ein Möbeltransportanhänger aus den 50er Jahren. Sehr schön innen mit Holz verkleidet und eine sehr schöne Hackerhöhle, kann man auch sagen. Elektra arbeitet hier an verschiedenen Geräten, an Empfängern und an Sendern und an Computern, so würde ich das mal beschreiben. Dein Beruf ist auch IT-Entwicklerin. Genau, ich entwickle Hard- und Software, also im Bereich drahtlose Netzwerktechnik. Wie bist du zum ersten Mal mit WLAN und also Internet über Funk in Berührung gekommen? Das erste Mal war wohl, dass ich gelesen habe über Packet Radio auf dem CB-Funk. Ich war da aber selber nicht aktiv. Und dann war das so, ich habe in Friedrichshain mitgewirkt bei so einer Initiative, die nannte sich Low-Tech. Wir waren so eine Gruppe von Open-Source-Enthusiasten. Ja, heute würde man das Hacker- oder Makerspace nennen, was wir gemacht haben. Und damals hatten wir da noch keinen Ausdruck dafür. Ich war gestern unterwegs in Berlin und habe hier so einen schwarzen Kasten gekauft. Der heißt TP-Link N750 WDR 4300, chinesisches Produkt. Genau, ich bin nicht mit der Firma verbunden, aber es ist eine chinesische Firma, die relativ groß ist und auch sehr bekannt ist in China und relativ gute Produkte herstellt, die nicht von einer anderen Firma vermarktet wird hier in Deutschland. Also wenn man zum Beispiel ein Produkt von Netgear oder D-Link kauft, kommt es in der Regel aus der gleichen Fabrik oder aus der benachbarten Fabrik und sind wesentlich teurer, weil der Name D-Link oder ja, wie sie alle heißen, kommt dann zusätzlich oben drauf. Das ist jetzt einer, den habe ich gebraucht gekauft, weil den gab es so schnell nicht im Laden zu besorgen. Der würde, glaube ich, im Laden 60 und sonst 35 habe ich gestern gezahlt. Es gibt aber auch TP-Link-Router, die für eure Zwecke geeignet sind. Die kosten nur irgendwie um die 20 Euro, ne? Also der Einstiegspreis sind 15 oder 16 Euro. Dafür bekommt man das Modell 841N. Und muss man gucken, es gibt das Modell N und das Modell ND. D steht für Detachable, also D ist die Version, wo man die Antennen abnehmen kann. Aber muss man ja nicht unbedingt. Und abnehmen kann man die sowieso immer mit dem Lötkolben. Kann man auch ein Kabel dran löten. Die Geräte können aber nur 2,4 Gigahertz und das 2,4 Gigahertz Band eignet sich gerade hier in Innenstädten kaum noch, weil es halt einfach chronisch überlastet ist. Das 5 GHz Band ist also besser geeignet bei WLAN. Man sieht es im Unterschied eigentlich nicht. Die neuen iPhones und die ganzen Geräte, die man so zu Hause benutzt, können meistens mittlerweile beides. Jetzt lass uns noch mal kurz erklären, was Freifunk eigentlich genau ist. Das ist der Gedanke der digitalen Commons. Also es gibt ja Open Source, ne, freie Software. Und so sind Leute auch von der freien Softwarebewegung inspiriert worden, auch freie Netze aufzubauen. Also eine Infrastruktur aufzubauen, die Leute kostenlos nutzen können und die von den Leuten, die sie benutzen, selbst gemacht wird. Also die Hierarchie Anbieter-Klient wird da aufgebrochen und das schlägt sich auch in der Netzwerktopologie wieder, weil wir machen keine Netze, die im Nabe- und Speicherprinzip aufgebaut sind. Also da ist der Funkmast meines Mobiltelefonanbieters und ich habe das Endgerät in der Hand, sondern im Freifunknetz sind die teilnehmenden Geräte sind Peers, also die peeren miteinander. Außer wenn man einen Access Point benutzt, den wir mittlerweile auch bereitstellen für Smartphones. Jeder gibt also seinen Internetzugang auch an die anderen weiter, die ihn dann auch benutzen können und man vernetzt sich untereinander ohne verschiedene Hierarchieebenen dabei zu haben. Und man kann bei diesem Freifunknetz ganz einfach selber mitmachen. Und drei Antennen hat das Ding. Ja, das Gerät ist Dualband. Das heißt, es kann 5 GHz und 2,4 GHz gleichzeitig. Und es ist ein... Die schrauben wir jetzt hier gerade dran, diese Antennen. Ja, und es ist ein MIMO-Gerät. Das kann drei Datenströme gleichzeitig handeln im 5 GHz-Bereich und zwei Datenströme im 2,4 GHz-Bereich. Sieht ziemlich wild aus hier mit seinen drei riesigen Antennen. Wie ist es eigentlich, wenn man zu Hause seinen WLAN-Router einrichtet und dann die Antenne ausrichtet? Viele Leute denken, man müsste dann auf das, wo man den stärksten Empfang haben möchte, zielen. Aber meistens ist es genau nicht so bei so Rundstrahlantennen, weil die ja wie so eine Kugel oder wie so ein Donut eigentlich ausstrahlen. Das ist jetzt hier ein bisschen komplizierter. Und zwar, dieses Gerät macht MIMO-Technologie, das heißt Multiple Input, Multiple Output. Wenn man jetzt ein anderes Gerät hat, was auch drei Antennen hat, dann verbergen sich dahinter drei Sender und drei Empfänger, die alle gleichzeitig senden oder empfangen können. Und dadurch kann man theoretisch die Datenübertragungsrate verdreifachen. Das nennt sich räumliche Diversität. Also die benutzen immer die gleiche Frequenz, diese drei Sender und drei Empfänger. Aber da die Antennen räumlich voneinander getrennt sind, kann man drei Datenströme gleichzeitig übertragen, indem das elektronisch herausgerechnet wird. Und wie müssen die dann ausgerichtet sein? Da es MIMO ist, sollte man die Antennen, ich würde empfehlen, so ausrichten. Eine Antenne vertikal, die andere horizontal und dann die dritte 90 Grad dazu. Okay, also in alle Richtungen eine... In alle Richtungen eine Antenne, genau. Dann kann man diesen räumlichen Isolationseffekt noch durch die unterschiedlichen Polarisationsebenen verstärken. Und wenn man jetzt nicht so ein MIMO-Gerät hat, dann sollte man die Antenne aber eher so senkrecht nach oben richten und nicht auf das Ziel, was man anvisiert. Diese Stummelantennen an den Routern, das sind Rundstrahler. Und zwar strahlen die wie ein American Donut um die Antenne herum. Also am besten senkrecht, dann strahlt die zur Seite. Sie hat eine Nullstelle direkt unten und direkt oben. Okay, deswegen dann eben genau nicht damit auf andere Sachen zielen, sondern eben die Antenne im 90-Grad-Winkel zum Ziel sein richten. Elektra Wagenrath hat uns diesen Tipp gegeben. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und ich bin eben zu Besuch bei Elektra in ihrem alten Möbelumzugswagen, den sie sehr schön innen renoviert hat und in dem sich auf dem Tisch ziemlich viele Kabel türmen. Und wir wollen jetzt diesen Router, den ich da besorgt habe mit den drei Antennen, ein 35-Euro-Gerät, gibt es sogar noch günstiger für irgendwie 16, 17 Euro, kann man sich auch schon sowas kaufen, flashen. Das heißt, wir wollen ein anderes Betriebssystem draufspielen, mit dem man dann bei Freifunk mitmachen kann. Genau, da gibt es die Linux-Distribution OpenWRT. Es gibt ja unterschiedliche Freifunk-Communities, aber alle verwenden die OpenWRT-Distribution als Basis. Und ja, wir werden, da ist ein Flash-Chip drin, wie in so einem USB-Flash-Speicher-Stick. Und wir werden da ganz radikal das komplette Betriebssystem austauschen. Dann schließen wir das Ding erstmal zuerst an den Strom an. Hier ist jetzt noch der Unterschied, aber es ist auch gleichzeitig ein schöner Beweis. hier in deinem Möbelwagen auf der Wagenburg gibt es gar keinen richtigen Strom, sondern du hast alles mit Solar gespeist und deswegen schließt du das Ganze jetzt hier auch an so eine Autosteckverteilerverbindung an. Die hat 12 Volt, der Router will auch 12 Volt, passt also eh ganz gut. Die Router gehen fast alle mit 12 Volt. Manche haben auch 9 Volt, die gehen aber trotzdem mit 12 Volt. Das heißt auch, man kann die direkt an eine Solaranlage anschließen. Also Solaranlage mit 12 Volt Batterie, kein Problem. Deswegen läuft ja alles mit Solar- und Windenergie. Das ist echt faszinierend, dass der Router, der jetzt schon anfängt zu blinken mit so ein paar blauen Lichtern, eben jetzt loslegt. Der Router ist jetzt angeschlossen, dann gibt es hier diese IP-Adresse, die man eintippt, um auf den Router zu kommen. 192.168.0.1 ist es bei denen, genau. Der hat auch ein total abgefahrenes Passwort, nämlich Admin. Login und Passwort sind beide Admin. Das ist eher einfach. Da haben die meisten Leute, der Vorbesitzer, der dieses Gerät hatte, der hatte das auch tatsächlich die ganze Zeit nicht geändert. Ja, das ist natürlich großartig. Kann also jeder umkonfigurieren, der es irgendwie schafft, sich mit dem Router zu verbinden. Jetzt sieht man hier in meinem Internetbrowser eben ein Fenster, dieses Konfigurationsnetzwerkfenster, wo man verschiedene Sachen an dem Router einstellen kann. Und da interessiert uns jetzt eigentlich nur diese eine Stelle, wo man das Firmware-Upgrade macht. Genau, das findet ihr bei System-Tools und dann gibt es Firmware-Upgrade. Genau, und dann gehen wir jetzt auf Datei auswählen und ich habe halt hier schon das Richtige heruntergeladen von der Freifunkseite. Es gibt da zwei verschiedene. Das eine heißt Sys-Upgrade und das andere heißt Factory. Und man muss wahrscheinlich das Factory verwenden, stimmt's? Genau, das muss man machen. Und dann wählt man diese Datei aus und drückt auf Upgrade. Und jetzt fragt er nochmal, ob wir sicher sind, dass wir das wollen. Natürlich wollen wir das. Und jetzt sollen wir hier warten, bis das System wieder gestartet ist. Der blinkt jetzt vor sich hin an manchen Stellen und wird sich dann gleich neu starten. Und das ist so ähnlich, wie wenn man auf einen Computer, auf dem vorher Windows drauf war, jetzt Linux drauf macht. Genau, und dann können wir uns in den Router wieder einloggen. Da müssen wir jetzt kurz warten, also genügend Zeit, um nochmal das Konzept hinter Freifunk ein bisschen genauer zu erklären. Das heißt ja immer Mesh-Netzwerke und das heißt, dass eben ein Router wie dieser sich mit allen anderen Routern, die er in der Nähe hat, untereinander verbinden kann. Das sprechen also alle eigentlich mit allen anderen auch oder es können dann eben über so Wegstrecken, über verschiedene Punkte Verbindungen hergestellt werden. Eigentlich ist es ja so, wie das Internet auch funktionieren sollte. Ja, das kann man so sagen, genau. Also es ist ein Maschennetz und ein Maschennetz ist dadurch ausgezeichnet, dass halt ein Knoten mindestens drei Verbindungspunkte hat. Ne? Sonst gibt es eben kein zweidimensionales oder in dem Fall sogar dreidimensionales Netz. Und das Internet basiert auf diesem Prinzip. Genauso machen wir das auch. Und wir haben auch ein Routing-Protokoll, was dafür sorgt, dass diese Maschen gucken, über welche Nachbarmaschen muss ich kommunizieren, um jeden beliebigen Endpunkt in diesem Maschennetz oder auch Zwischenpunkt erreichen zu können. Und so können wir dann Teil von diesem Maschennetz werden, wenn wir diese Firmware geflasht haben. Und ich glaube, jetzt ist der schon relativ weit fortgeschritten. Wir drücken mal auf Reload. Jetzt muss man hier natürlich was anderes eingeben im Browser. Da muss man wissen, dass die Adresse sich ändert. Und bei der Kathleen-Firmware ist es 192.168.10.42 oder ihr gebt einen Freipunktfunk, das könnt ihr euch viel leichter merken. Gebt mal einen Freipunktfunk. So, dann sind wir jetzt auf dieser Konfigurationsoberfläche. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Router erfolgreich mit der Firmware von Freifunk ausgestattet. Der Assistent hilft dir beim Einrichten, so ein ganz normaler Assistent. Genau. Und sollst du erst dein Passwort auswählen. Genau. So, das verrate ich jetzt nicht. Wo wir sind, erreicht ihr, wenn ihr unten... Wenn ihr, nachdem ihr euch mit dem Router verbunden habt, auf Administration klickt und dann gibt es oben gibt's einen Menüpunkt, da steht Freifunk. Und wenn ihr da drauf klickt, dann gibt es einen Freifunkassistent. Und der Freifunkassistent ist eben für Anfänger, also für Leute, die keine Experten sind. So, dann ist die Freifunk-Community auszuwählen. Freifunk Berlin nehmen wir da. Wenn man da durchguckt, dann gibt es da auch Freifunk Augsburg, Bayreuth und Erfurt, Düsseldorf, Hannover, aber zwischendrin auch Tel Aviv und Ljubljana, Leipzig, Oldenburg, da sind so einige mit dabei in Deutschland, aber auch international. Wie viele Freifunkstandorte gibt es in Deutschland? Wie viele Freifunkstädte? Ich glaube 170, aber nagel mich nicht drauf fest. Okay, das ist auf jeden Fall eine stattliche Summe, die man hier schon allein in diesem Menü sieht. Dann der Freifunk-Knotenname, da nehmen wir mal Netzbasteln. Mein Nickname ist MTZ, mein Realname ist Moritz. So. So, E-Mail-Adresse eintragen. Diese Angaben sind ganz nützlich, damit Leute, die zum Beispiel euren Router sehen, mit euch in Kontakt treten können und sagen können, ja, ich krieg dich rein, aber nur so schwach, können wir vielleicht irgendwo noch eine Antenne dran machen oder, also man kann sich auf jeden Fall koordinieren. Also man sollte da nicht zu paranoid sein, weil manche Leute, die möchten am liebsten gar nichts angeben. Das ist dann natürlich nicht so praktisch, wenn man sich vernetzen möchte. So, jetzt geben wir noch hier Breiten- und Längengrad ein. Die Daten hatte ich schon vorbereitet von da, wo wir den Router später hinstellen werden, nämlich am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg. Das gebe ich auch als Ort an. So, next. Und jetzt kann man am Freifunknetz teilnehmen oder am Freifunknetz teilnehmen und auch seinen Internetzugang teilen. Wir machen jetzt erstmal nur das Erste und den Internetzugang teilen, das machen wir dann später auch noch. Das kommt möchte dazu. Ich gerne erklären. Am Freifunknetz teilnehmen heißt, euer Gerät vermascht sich in diesem Maschennetz mit den anderen, stellt aber selber keinen Internetzugang bereit über den WAN-Port, also über den Wide Area Network Port von eurem Router. Wir haben jetzt hier bei der Wagenburg auch keinen DSL-Anschluss wahrscheinlich, sondern ihr kriegt euer Internet eben auch über die Freifunk-Community, oder? Genau, in unserem Fall, so wie wir das machen, wäre das jetzt quasi einfach ein Router, der hier in der Umgebung einfach hilft, das Freifunknetz zu verbreiten. Ja, das wäre dann der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr Internet teilen wollt, also wenn ihr einen DSL-Anschluss oder sowas habt oder Glasfaser, dann könnt ihr das an den WAN-Port anschließen und das mit anderen teilen. Genau, dann kann man sein Netz mitteilen und so bekommt man aber zumindest vielleicht auch schon ein bisschen Internet am Freifunknetz teilnehmen. Monitoring anschalten, das heißt, dann werden Statistiken erhoben, die sind doch ganz interessant. Und einen privaten Access Point machen wir später vielleicht auch noch, brauchen wir jetzt aber wahrscheinlich auch nicht. Nee, der private Access Point ist nur, wenn ihr diesen Router auch privat verschlüsselt nutzen wollt, dann gibt es einen zusätzlichen Access Point, der verschlüsselt ist. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen auf Next. Ziemlich einfach, dieses Menü bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt sind, muss eine Radio-Mesh-IP eingeben. Ah, ich glaube, das ist das, was ich bekommen habe, als ich mich schon mal um eine IP bei Freifunk beworben habe. Also ich, aus meiner Sicht, das Einzige, was wirklich vielleicht ein bisschen verwirrend ist, ist, dass man mit Internet-IP-Adressen hantieren muss. Dafür müsst ihr euch irgendwie mit der Community, jetzt in Berlin mit unserer Community, verbinden und eine IP-Adresse registrieren für euren Router. Das hast du jetzt schon gemacht. Die heißt 10.31.310. Das sind eben diese Telefonnummern oder Hausnummern für Computer im Internet. Dann muss man als nächstes eingeben die SSID. Das ist der Name des WLANs, was wir dann wieder erzeugen wollen. Weil vielleicht nochmal kurz erklärt, es werden dann zwei WLAN-Verbindungen erstellt von diesem Router. Die eine ist die, die sich mit allen anderen Freifunkroutern, falls welche in der Nähe sind, verbindet. Und die andere ist die, die dann wiederum ein kleines WLAN erzeugt, wo ich mich dann zum Beispiel mit meinem Smartphone oder mit meinem Computer damit verbinden kann, oder? Wenn ihr ein ganz einfaches Gerät habt, was nur 2,4 GHz zum Beispiel hat, dann macht die Freifunkfirmware zwei Netze auf. Das eine Netz ist das Peer-to-Peer-Netz, also das Mesh-Netzwerk, und das andere ist der Access Point. Über den Access Point kann sich dann jeder, der will, irgendwie mit dem Freifunknetz verbinden, und wenn das Freifunknetz Internet bereitstellt, gibt es darüber auch Internet. Dieses Gerät hat Dualband, also zwei WLAN-Schnittstellen, auf denen dann jeweils zwei virtuelle Schnittstellen angelegt werden. Also hier sind es dann insgesamt vier. Okay, vier Netze. Jetzt ist hier noch ein Feld, was man eingeben muss, DHCP-Network. Ist das noch wichtig? Ja, das ist wichtig. Das sind quasi die Adressen, die ihr lokal verteilt. So, jetzt Save and Reboot. Der Router startet sich neu. Wir starten uns auch kurz neu hier bei eine Stunde Netzbasteln. Basteln wir heute einen Internetzugang und eine Mesh-Netzverbindung mit einem kleinen Router, den wir mit dem Freifunknetz verbinden. Jetzt gibt's aber noch ein kleines Problem, das du aber gleich auch einkreisen konntest. Ja, die Sache ist die, per Default, also in den Grundeinstellungen, benutzt die Freifunkfirmware, um sich mit den anderen Freifunknoten zu vernetzen, den Kanal 13 im 2,4 GHz Band und den Kanal 36 im 5 GHz Band. Das ist aber hier in Friedrichshain, da an dem Ort, wo ich arbeite, ist es nicht so. Wir verwenden hier Kanal 1 und Kanal 100. Bei WLAN-Kanälen muss man vielleicht ein bisschen sagen, das ist so wie Fahrbahnen bei Autobahnen oder so. Da gibt es verschiedene Kanäle, auf denen diese WLAN-Informationen durch die Luft gefunkt werden. Und wenn alle auf Kanal 1 sind, dann ist da halt total Stau. Aber auf Kanal 13, auf Fahrbahn 13, wäre dann vielleicht ganz viel frei. Kann man das damit so vergleichen? Das kann man so vergleichen. Oder mit einem Musikinstrument, einer Gitarre, hat man eine Saite, die ist auf Ton A gestimmt, die schwingt bei 440 Hertz. Das wäre dann quasi ein Kanal. Also Und das ist auch oft ein Problem bei Leuten zu Hause, wenn ihr WLAN nicht richtig funktioniert, gerade wenn die Nachbarn auch viel funken, ne? Genau, und da machen wir historisch hier in Deutschland einen großen Fehler. Und zwar gab es früher Geräte, die hatten die waren standardkonform mit den amerikanischen Normen, die konnten nur die Kanäle 1 bis 11 benutzen. Und das Kanalraster ist 5 MHz breit, wohingegen ein WLAN-Kanal 20 MHz breit ist. Das heißt, der Kanal 1 überlappt sich mit Kanal 2, 3 und so weiter. Und wir in Deutschland, wir verwenden die ETSI, ETSI-Norm, und wir haben 13 Kanäle, nicht nur 11. Und da kann man tatsächlich 4 sich nicht überlappende Kanäle einstellen. Das sind die Kanäle 1, 5, 9 und 13. Und das sollten alle Leute machen, die in Deutschland WLAN im 2,4 GHz benutzen. Die sollten nur diese 4 Kanäle verwenden. Weil wenn jemand einen Zwischenkanal einstellt, also zum Beispiel den Kanal 3, da stört er sowohl die Leute, die auf Kanal 1 funken, als auch die, die auf Kanal 6 funken. Das heißt, da wird es auch echt immer enger in diesem Netzwerk. Was passiert dann, wenn ganz viele Leute auf einem Kanal funken? Die stören sich dann gegenseitig. Also jemand fängt an, Daten zu übertragen. Jemand anderes bekommt es nicht mit und fängt an zu senden. Und bei dem Empfänger kommen dann zwei Signale an, die nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und das Datenpaket ist dann kaputt und muss dann erneut übertragen werden. Das braucht dann eine bestimmte Zeit, bis die Empfangsstelle weiß, okay, ich habe es nicht gekriegt, und der Sender merkt, oh, ich habe keine Bestätigung gekriegt, dass das Paket angekommen ist, dann schicke ich es nochmal. Und das schaukelt sich dann eben hoch, dass die halt ständig irgendwie warten, dass sie senden können oder senden, und das geht dann schief. Und wir könnten unsere Netzkapazität im 2,4 GHz Band um 33% erweitern, indem wir dieses Kanalraster 1, 5, 9, 13 verwenden alle. Auch wirklich einhalten. Jetzt hast du von 2,4 Gigahertz gesprochen. Das ist das, was die meisten Leute bei ihren WLANs verwenden. Neuer und deswegen noch nicht so verstopft ist das 5 Gigahertz Netz. Da gibt es auch wieder so Kanäle und die gleiche Problematik? Da ist die Problematik sehr viel entspannter. Zum einen ist es so, zu Hause reicht 5 Gigahertz nicht so weit wie 2,4 Gigahertz. Die Wellen sind kürzer und haben mehr so lichtähnliche Eigenschaften als 2,4 Gigahertz. Und es gibt da viel mehr Kanäle. Und was auch sehr toll ist, dieser Bereich wird für WLAN benutzt. Man konkurriert nicht mit so anderen Anwendungen wie Bluetooth, ferngesteuertem Spielzeug. Ja, also im 2,4 Gigahertz Band, man nennt es auch ein Schrottband. Weil zum Beispiel auch Mikrowellenöfen heizen damit. Ja? Also da wird alles funkt da wild durcheinander. Und ein Mikrowellenofen, der achtet auch nicht darauf, ob er deinen WLAN stört, sondern der bratzelt halt, und aus dem Gehäuse entweicht die Strahlung halt zum Teil. Bis zu einem Watt kann rausgestrahlt werden. Und das ist recht viel im Vergleich zu den maximal 100 Milliwatt, die so ein WLAN-Router hat. Wenn man also vorhat, ins Internet zu gehen, und das sollte langsam sein, dann sollte man sich nicht so oft aus der Mikrowelle ernähren, weil die kann die ganzen Sachen stören. Aber jetzt gucken wir nochmal auf unser Router-Interface. Da muss man dann wieder eingeben frei.funk, ne? Genau, frei.funk. Frei.funk. Und dann landet man wieder auf dem Router. Der ist jetzt neu gestartet. Und wir mussten noch eine Kleinigkeit ändern mit den WLAN-Kanälen, weil ihr hier auf anderen WLAN-Kanälen operiert. Das ist aber eine Speziallösung. Woran sehe ich jetzt, ob ich verbunden bin und wie es läuft? Na, zum ersten Mal, lass mich sagen, es gibt zwei Arten, wie du hier arbeiten kannst. Das eine ist, jeder kann diese Seite, die du jetzt gerade siehst, sehen, und jeder kann da auch drauf rumklicken und sich Sachen angucken. Genau, das ist jetzt so die Begrüßungsseite auf meinem Hotspot, den ich dann Leuten zum Beispiel anbieten kann. Genau, es ist zum Beispiel auch wichtig, angenommen das Netz läuft nicht so richtig dolle bei dir, kann auch jeder, der deinen Router benutzt, gucken, wie sieht denn hier die Verbindung aus, wo läuft es hier lang. Und da kannst du zum Beispiel gucken, da gibt es OLSR. Das ist dieses Protokoll, was die Router untereinander verbindet. Und das ist ein Menüpunkt auch. Und dann kann ich jetzt auf Nachbarn drücken. Genau, da klicken wir mal auf Nachbarn. Nachbarn. Und da sehe ich jetzt, ich bin verbunden mit LNH.OLSR. Das ist die Laster- und Hängeburg und LNH. Ne? L und H. Okay, das ist die Wagenburg, auf der wir gerade sind. Eben, wie gesagt, heute bei eine Stunde Netzbasteln, der Freifunk-Ausgabe. Genau, und das ist ganz interessant. Hier könnt ihr gucken, wie gut die Verbindungsqualität ist. Ganz am Ende sieht man, es ist ein großer grüner Balken. Und da steht Qualität, also ETX 1,00. Das heißt perfekt. so wie in der Schule, 1,00. SNR heißt Signal Noise Ratio. Genau, wir haben einen exzellenten Signalrauschabstand, weil wir sind hier nur wenige Meter von dem anderen Router entfernt. Können wir den mal sehen? Ja, genau. Wenn wir hier vor die Tür treten von deinem Wagen, machen wir die Tür auf und stehen jetzt, wie gesagt, total im Grünen. Und genau. Da direkt gegenüber ist so ein Mast mit verschiedenen Solarzellen, einem Windrad drauf und da oben dieses Kästchen, das ist unsere Antenne, mit der sind wir verbunden. Genau, der graue Kasten, da ist auch ein Freifunkaufkleber drauf. Und zwar ist es ein fast der gleiche Router wie der, den du jetzt hast, nur das Modell mit zwei Antennen und den habe ich in eine wasserdichte Plastikdose aus dem Globus-Baumarkt oder so eingebaut. Eingeschweißt. Genau, und da ist eine Richtantenne, die funkt dann zur Gegenstelle. Und eine Rundstrahlantenne, die verteilt ist lokal. Die Richtantenne auf dem Mast, wo geht die jetzt hin? Die zeigt zur Zwinglikirche hier am Rudolfplatz. Kann man die von hier aus sehen? Also wir sind, wie gesagt, hier in einem Garten, in einer Wagenburg. Aber da sind so viele Bäume, da sieht man jetzt nicht richtig da hinten die Kirche. Nee, deswegen ist die Antenne auch so hoch. Das müssen wir machen, weil der Bewuchs hier ist sehr stark. Man kann es hier von Bodenhöhe, kann man die Kirche nicht sehen, nur wenn man weiter oben ist. Okay, und wie viele Meter oder Kilometer ist die entfernt? Das ist ein Kilometer. Das heißt, solche WLAN-Funkstrecken können ruhig mal einen Kilometer überspringen, die können noch weiter eigentlich, oder? Die können, also mit den passenden Geräten, 100 Kilometer, 50 Kilometer, das ist möglich. Das geht aber nur, wenn man die entsprechenden Bedingungen schaffen kann. Die Erde krümmt sich ja und die WLAN-Strahlen, die fliegen eigentlich geradeaus. Also die biegen sich ein bisschen um die Erde rum. Das ist ein Detailwissen, das gibt sogenannte Refraktionen. Also Strahlen krümmen sich zu 30% von ihrer geodätischen, also von der geometrischen Linie weg. Und aber trotzdem ist nach wenigen Kilometern ist Schluss. Na, wenn man auf dem Wasser ist, auf dem Segelboot und guckt übers Wasser, wenn man ein anderes Segelboot sehen kann, also wenn man den Masten sehen kann, ist es nicht mehr als 10 Kilometer oder 13 Kilometer entfernt, weil alleine die Erdkrümmung würde das verhindern. Na, die Erde krümmt sich wirklich beträchtlich, nur wir nehmen es normalerweise nicht wahr. Und das heißt, man kommt schon auf jeden Fall einige Kilometer weit mit solchen Richtfunkverbindungen. Und wie ist dann wiederum die Kirche angebunden an andere Leute? Und wissen wir jetzt, wer uns das Internet spendet? Kann man das alles rauskriegen? Das können wir rausfinden durch einen Traceroute. So, dann habe ich mal meinen Laptop hier vor mir und werde jetzt mal probieren, die Internetverbindung. Wie gesagt, netzbasteln.de, das ist nebenbei auch die Adresse, auf der ihr ganz einfach Fotos zu dieser Sendung finden könnt und die Links. Die Links zu dieser und allen anderen Sendungen, das ist hier die 33, Netzbasteln 33 und ups, ist sie aufgerufen. Und das kam jetzt irgendwie übers Freifunknetz. Und das ging jetzt ohne Verzögerung, also da tippen und da ist es. Genau, das ging jetzt wirklich echt schnell, das ist auch eine sehr minimalistische Seite, da sind vor allem Links drauf. Jetzt klicken wir mal zum Test auf die vorletzte Sendung, die Betonsendung und auch da ging das eigentlich alles ganz schön schnell. Jetzt sind wir auf der Radiowissen-Seite und können sogar übers Freifunknetz diese alte Sendung anhören. Das machen wir jetzt wieder aus. Verwirrt ja nur, aber wie hat das jetzt funktioniert? Also wie sind wir jetzt verbunden mit deradiowissen.de zum Beispiel? Das geht jetzt hier über diese Antenne, die da steht. Von dort aus... Dein Laptop ist verbunden mit dem Netzbasteln-Router, den wir gerade gebastelt haben. Der funkt im 2,4 GHz-Band zu dem Freifunkrouter LNH hier auf dem Platz. LNH funkt auf 5 GHz zur Zwinglikirche. Und auf der Zwinglikirche, da gibt es 16 WLAN-Router. So viele, wie kriegt ihr da so die Pastoren und die Bürgermeister, wenn ihr es auf dem Rathaus Kreuzberg und sowas macht, wie kriegt ihr die überredet, dass ihr da so viele Router hinsetzen dürft? Die Zwinglikirche ist nicht mehr eine offizielle Kirche, sondern da ist unten so ein Kulturzentrum drin. Aber es gibt auch viele Kirchen, die noch wirklich auch von der Kirche selber irgendwie betrieben werden und in deren Besitz sind. Und viele Pfarrer fanden das irgendwie ganz gut, diese Netzinitiative zu unterstützen. Also wir haben schon viele High Sites, also hohe Standorte, die brauchen wir auch, weil je höher man ist, desto weiter kann man funken. Ja. Da werde ich später auch noch gucken, ob wir bei unserem Radiobüro was oben aufs Dach setzen können. Da brauchen wir noch einen Dachzugang. Das wäre auch ganz interessant. Man sieht nämlich dann auch auf eurer Freifunkkarte, wie das Ganze im Netz dann da weitergeht. Wir können ja mal kurz diese Freifunk-Berlin-Karte angucken. Da ist die Adresse berlinfreifunk.net und dann sieht man hier schon wilde Striche über die ganze Stadt und dann so Zahlen, da kann man jetzt noch ein bisschen näher ranzoomen. Wir sind irgendwo hier in Friedrichshain, da ist ganz schön viel los und da sieht man jetzt dieser Knoten, wir sind noch ein bisschen südlicher, Wir sind hier, Moment, Also zwischen Rehbader Straße und Modersohnstraße in dem Dreieck drin. Da sieht man dann auch eben, dass da so verschiedene Links sind und dass wir dann verbunden sind mit dieser genau. Zwingli-Kirche. Und die ist wiederum verbunden über etliche Verbindungen, zum Beispiel mit einem anderen großen Standort, einer Kirche. Mauskirche am Lausitzer Platz. Das heißt, Kirchen tragen das Freifunknetz und wir sind heute bei Eine Stunde Netzbasteln verbunden mit diesem Netz. Wir haben uns einen Router geflasht und sind jetzt gerade noch im Garten der Wagenburg. Und ich bin zu Gast bei Elektra Wagenrad. Hallo Elektra. Hallo. Wir sind bei dir im Wagenburg Laster und Hänger. Genau, so heißt die Wagenburg. Und hier gibt es nicht nur viel Grün, sondern es gibt hier auch viel Internet, weil das wird uns hier über die Freifunk-Community, über das Netz von diesen Freifunk-Routern, von denen wir auch selber gerade einen eingerichtet und geflasht haben, verbunden. Wir sind hier auch schon im Netz und wir wollten jetzt nochmal genauer gucken, wie wir uns mit dem Netz verbinden. Wir haben es ja gerade schon so anhand der Karte nachverfolgen können, aber das geht auch noch anders. Wir nehmen einfach dieses Traceroute an der Kommandozeile. Also das ist jetzt eine relativ nerdige Angelegenheit. Man tippt in dieses schwarze Fenster ein, was aussieht wie von so einem Hackerfilm. Traceroute, verfolge den Pfad. Traceroute und dann sagen wir mal, wo das Internet lebt.de. Das ist auch mein Server, wo das Internet lebt. Das war eine Dokumentation, die ich gemacht habe über das Internet und Orte. Da passt eigentlich diese Sendung auch gerade ganz gut dazu. Und der steht auch in Berlin. Und jetzt sieht man hier so Zeilen aufpoppen, die uns was verraten? Also man sieht deinen Router, dann sieht man den Router auf der Zwingli und von da sieht man schon BGP02 berlin.freifunk.net und das ist ein Server von Freifunk. In Berlin, der dann das Freifunknetz mit dem öffentlichen Internet verbindet. Genau, Freifunk ist mittlerweile Peering-Partner vom Berliner Internet Exchange, BCX. Das kann man hier auch sehen, genau. Der BCX, das ist so eine Ringleitung zwischen verschiedenen Rechenzentren in Berlin, die wieder mit anderen Internetzen verbunden sind. Genau, und man sieht auch, dass es relativ zügig geht. Also und dann steht da Strato, das ist nämlich wiederum die Firma, die meinen Server dort stehen hat. Auch noch in Berlin, irgendwo in Moabit steht der. Da lebt das Internet. Ich finde, das Internet lebt hier eigentlich ziemlich überall in der Luft. Wie geht man denn um bei Freifunk mit dieser Regelung, die eventuell noch verschärft werden könnte in Deutschland, dass man dafür haftet, was Leute im eigenen Internetzugang so treiben? Also wenn jemand illegal Musik runterlädt, was kann einem dann passieren, wenn man selber so einen Internetzugang für Freifunk bereitstellt? Freifunk ist ein Internet-Service-Provider und Internet-Service-Provider haften nicht für das, was die User des Internet-Service-Providers machen. Wobei, da gibt es doch jetzt diese sogenannte Störerregelung, die irgendwie reformiert werden soll, sodass man dann, wenn man ein privater Internetanbieter ist, also wenn ich meinen Internetzugang anderen Leuten zur Verfügung stelle, zum Beispiel über Freifunk, dass ich dann der Namen aufschreiben lassen müsste. Ist das sinnvoll? Ja, das Gesetz ist noch nicht in Kraft und auch höchst zweifelhaft, ob das so kommt. Also ich hoffe mal, dass es nicht so kommt, weil das wäre dann auch absurd. In unserem Fall ist es so, dass die Störerhaftung nicht für uns greift, also für dich als Primatmensch, weil du mit deinem Freifunk-Router bist nicht der Anschlussnehmer. Also weil diese Störerhaftung ist ein rechtliches Konzept, was es in der Form eigentlich nur in Deutschland gibt, dass haut jemand anderem deine Kaffeetasse über den Kopf und dann wirst du dafür verantwortlich gemacht, dass jemand anderem deine Kaffeetasse benutzt hat. Das ist irgendwie, auch wird da die Beweislast umgekehrt, aber nur im Zivilrecht. Und da sind sogar Vertreter fast aller Parteien eigentlich dagegen. Trotzdem könnte das, falls das so käme, auch den Tod von Freifunk bedeuten. Na, das wollen wir mal sehen, ob das den Tod von Freifunk bedeutet. Okay, Elektra lacht. Zum Glück kann sie noch lachen. Jetzt abseits davon, wozu braucht man eigentlich heutzutage noch WLAN? Weil ich habe hier ein LTE auf meinem Handy, das ist eigentlich noch schneller, als was jetzt hier über Freifunk reinkommt und geht auch überall. Und wie viel Inklusivvolumen hast du? 3 Gigabyte. 3 Gigabyte. Und die sichern dir so eine Maximalgeschwindigkeit von 57,6 Megabit zu, oder? Weiß ich nicht so genau. So ungefähr sind die Zahlen. Und angenommen, du würdest jetzt wirklich was Fettes runterladen, ich meine 3 Gigabyte, angenommen, du wärst alleine in der LTE-Zelle und würdest wirklich 57,6 Megabit kriegen, dann wäre irgendwie nach 15 Minuten wäre es alle. Und hier, wir haben keine Breitbandbegrenzung. Also das ist kostenlos und frei. Und du kannst hier, ja, ich meine, wenn ich eine neue Ubuntu-DVD brauche, 2-3 Gigabyte, die lade ich in 20-30 Minuten runter. Also das heißt, wäre bei dir schon das Monatsvolumen erschöpft. Das heißt, man spart aber nicht nur Geld, sondern es steckt schon auch was Politisches mit in Freifunk drin. Ja, also im Englischen sagt man Empowerment, Ermächtigung, Menschen dazu ermächtigen, selber kreativ zu sein. Wie gesagt, die meisten Anschlüsse sind eben asymmetrisch und die wechseln auch ihre IP-Adressen, nur damit man keine Dienste anbietet. Und hier bist du frei und wir loggen auch deine Daten nicht. Gut, das kann natürlich sein, irgendjemand könnte natürlich die WLAN-Wellen irgendwie überwachen und abfangen, aber wir möchten eine digitale Allmende schaffen. Wir bauen quasi Straßen, Datenhighways für alle. Und wir können alle mitmachen. Wir stellen gleich noch bei einer Stunde Netzbasteln diesen Router, den wir heute geflasht haben, aufs Dach im Radiobüro in Berlin-Kreuzberg. Vielleicht findet er da einen Einsatzzweck. Da sind ein paar Sachen in der Nähe. Auf jeden Fall. Also selbst wenn der Router da nur alleine steht, kommt dann irgend noch einer, ach, der sieht, es gibt Freifunk und stellt noch einen Router auf. Und plötzlich entstehen ganz neue Verbindungen. Das ist auch so ein Henne-Ei-Ding dann. Naja, es gibt dann halt, unter Umständen ist es halt nur eine kleine Insel. Beginnt klar immer mit einem Router, dann sind es zwei, dann sind es drei. Und es müssen mindestens drei sein, sonst ist es kein Mesh-Netzwerk. Und wenn einer davon einen Internetzugangspunkt hat, ist er da schon mit den anderen Freifunk-Routern verbunden, die in anderen Freifunknetzen sind, die jetzt nicht wirklich physikalisch mit denen verbunden sind. Und so kann es immer weitergehen. Wir sind wieder reingegangen bei eine Stunde Netzbasteln der Sendung am Mittwochabend bei D-Radio Wissen. Und ich bin immer noch zu Gast bei Elektra Wagenrad. Und wir sitzen jetzt wieder in ihrem alten Möbelwagen. Der Router, ich kann jetzt so ein Ding wahrscheinlich ganz gut einpacken in so eine Tupperbox, machen viele, die noch mit Silikon abdichten, die Antennen vielleicht rausführen. Und dann ist das Ganze auch außen betriebsfähig. Es gibt aber auch solche Router, die kann man einfach direkt an Masten machen. Es gibt auch Antennen, die kann man selber basteln. Früher, kann ich mich daran erinnern, haben Leute sowas gemacht aus Pringles, aus Chipsdosen oder aus alten CD-Spindeln und haben da was reingebogen. Wie sinnvoll ist das, selber Antennen zu bauen? Also Antennen bauen macht Spaß. Nur das mit der Pringles-Dose, also dieser Zahn, den möchte ich dir gerne ziehen. Die Pringles-Dose funktioniert nicht. Also das ist eine Legende. Jemand hat mal diese Bastelanleitung ins Netz gestellt und war auch wohl davon überzeugt, dass das funktioniert. Aber die Pringles-Dose ist ungeeignet, weil der Durchmesser der Pringles-Dose ist zu klein für die Wellenlänge von 2,4 GHz WLAN. Und dieser Pappdeckel, der mit ein bisschen Aluminium bedampft ist, eignet sich sowieso total schlecht. Antennen kann man besser bauen, indem man zum Beispiel ein Quadrat aus Draht biegt. Das kann man doppelt machen, dann nimmt man das Biquad und das vor einem Reflektor befestigt und erbitte keine CD, weil die Leitfähigkeit von diesem Lack, unter dem die Daten drunter sitzen, die ist sehr beschränkt. Es ist zwar hübsch und sieht nach tollem Recycling aus, aber da sollte man vielleicht doch in ein Stückchen Alublech investieren. Ich habe jetzt sogar noch eine Anleitung gesehen von jemand, der so eine Art Parabolantennen aus Papier bemisst, die man dann auf die Antennen, die hier an diesem Router so rausragend draufsteckt. Das sah auch ziemlich esoterisch aus. Naja, wenn das Papier mit Aluminiumfolie beklebt ist, funktioniert es tatsächlich als Reflektor. Die Frage ist, wie viel das bringt, wenn man das im Gebäude einsetzt. Im Prinzip, man kann viel Antennen bauen, aber viele Leute glauben auch, sie haben jetzt irgendwie was Tolles gebastelt und so doll ist es dann doch nicht. Die Physik ist dann doch teilweise ein bisschen komplizierter und Schwierigkeit ist auch, Sachen so zu bauen. Man möchte die draußen haben, dass die auch draußen halten und nicht nach dem ersten Regenguss kaputt gehen. Und deswegen sollte man auf gar keinen Fall Außengehäuse aus Tupperdosen machen, weil die ultraviolette Strahlung der Sonne, also die Umweltbedingungen sind so harsch. Es gibt Plastik, was für Außenbetrieb geeignet ist. Also Lexan ist da ein Markenname. Aber es gibt diese grauen Außenwanddosen für Elektroinstallationen. Die gibt es auch in passenden Größen. Die kann man verwenden. Das kann man dann mit Silikon oder mit Heißkleber, nämlich am liebsten, abdichten. Und dann kann man sich aus einem 15-Euro-Router und einem 6-Euro-Plastikgehäuse kann man sich seinen eigenen Outdoor-Router selber bauen. Und darauf basiert auch hier das Netz und der Router läuft auch schon jahrelang. Ihr habt Solarzellen. Wie viele Solarzellen bräuchte man? Wie viel Watt von Solarzellen bräuchte man, um jetzt zum Beispiel diesen Router hier die ganze Zeit am Laufen zu halten? Da braucht man eine Solarzelle und eine Batterie. Aber wie stark muss die Solarzelle sein? Na, du wirst überrascht sein, wie viel das eigentlich ist, weil unsere Breitengrade sind ja nicht so wahnsinnig günstig. Also man kann mit Solar sehr viel machen, aber wenn der Router zum Beispiel auch im Januar funktionieren soll oder bis Mitte Februar, das ist so die Herausforderung in unserer Breitengraden. Wir haben hier Winter, da gab es irgendwie 8 Sonnenstunden im ganzen Januar oder 20 Sonnenstunden. Und das heißt, das Solarmodul muss so groß dimensioniert sein, dass selbst so ein grauer Wintertag irgendwie noch Energie liefert. Und um die Total Cost of Ownership, also um die laufenden Kosten von dem Betrieb klein zu halten, sollte man die Solarkapazität größer machen und lieber nicht so große Akkus nehmen. Für das kleinste TP-Link-Modell 841 würde ich empfehlen, als absolutes Minimum 20 Watt, eher 30. Und für so einen Router jetzt hier mit Dualband, den kann man mit einem 80 oder 100 Watt Panel kann man den betreiben. Dann aber auch das ganze Jahr. Wo du jetzt gerade von anderen Breitengraden gesprochen hast, ist mir noch eingefallen, du warst doch schon öfters mal in Afrika und hast da auch für eine Stiftung gearbeitet und dort in Dörfern WLAN installiert. Erzähl mal genauer, wie das war. Ja, die erste Auslandsreise dieser Art, die war in Bangladesch 2005. Und da habe ich Städte miteinander vernetzt, weil Bangladesch hatte zum Beispiel damals gar keine Kabelanbindung an das Internet, nur per Satellit. Und wir haben dann in einer Stadt, Jagannathpur, hatten wir dann eine große Satellitenschüssel, nicht so eine kleine wie hier, sondern eine mit mehreren Metern Durchmesser. Und von da aus haben wir dann über Masten mit Richtfunkstrecken per WLAN haben wir dann andere Städte angebunden und Menschen haben das dann eben benutzt, um Yahoo-Chats zu machen oder Internettelefonie. Damals schon Internettelefonie. Du hast aber dann auch später so ein Gerät mitentwickelt, die Mesh Potato. Das ist dann so ein relativ kostengünstiger Router, der eben auch in Orten aufgehängt werden kann und dann eigentlich so ähnlich wie diese Freifunknetze funktioniert und Internet verteilt an Orten und auch Telefonie erlaubt an Orten, wo Leute das bisher nicht konnten. Die Mesh Potato ist ein Outdoor-Router, der besonders robust ist. Und die Besonderheit ist, er hat eine Telefonie-Schnittstelle drin, weil In solchen Weltgegenden sind die Menschen häufig Analphabeten und Telefone sind aber für sie sehr wichtig. Also Telefone benutzen sie, die sind aber dann zum Beispiel in Südafrika, wo die Initiative herstand, extrem teuer. Also die Gespräche sind in Südafrika, obwohl die Menschen viel weniger Geld haben, um ein Mehrfaches teurer als hier. Und da war dann halt die Idee, dass man eben über so ein Freifunknetzwerk dann halt Telefonie anbietet und dass solche Netze betrieben werden von so kleinen Entrepreneurs, die damit Internettelefonie anbieten können, wie ich das damals auch in Bangladesch gemacht habe. Leider ist es so, muss ich sagen, genauso wie bei diesem $100-Laptop, vielleicht erinnerst du dich. One Laptop per Child war mal so eine Initiative. Da gab es ja ursprünglich die Idee, das Laptop sollte $99 kosten. Und tatsächlich hat es einen Boom von so kleinen, billigen Laptops ausgelöst, die dann in China produziert wurden. Aber das eigentliche One Laptop per Child hat mindestens das Doppelte gekostet. Und leider sind wir bei der Mesh Potato nie in solche Dimensionen von Stückzahlen gekommen, dass es wirklich sehr, sehr preiswert wurde. Es war zwar jetzt nicht sehr teuer, aber wir haben einfach nicht so einen sehr niedrigen Preis erzielen können, sodass es sich wirklich massenhaft verbreiten konnte. Das schafft dann eher so eine Firma wie TP-Link, die dann für 15 Euro solche Dinger in großen Massen herstellen kann, weil bei Elektronik immer auch die Stückzahl zählt. Und wie man aus solchen Billigroutern, die man irgendwo im Internet bestellen kann, einen meshfähigen Router bauen kann, das haben wir heute gelernt. Ich möchte mich nochmal bedanken, Elektra, vielen Dank. Ja, keine Ursache. Viel Erfolg weiterhin mit Freifunk und großen Respekt vor euren Achievements, was ihr schon alles geschafft habt. Das war, wie gesagt, eine Stunde Netzbasteln am 17. Juni 2015. Wir hören uns wieder am 1. Juli. Mein Name ist Moritz Metz und wenn ihr die Sendung oder alte Sendungen oder die Fotos oder Links angucken wollt oder anhören wollt, dann geht doch einfach auf deradiowissen.de oder auf netzbasteln.de. Da sind dann auch die Links. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und schönen Abend. Deradio Wissen. Eine Stunde Netz.